Barfrau, ich bin dein Korsar. Heute wieder graublau, heute wieder an der Bar. Heilige Scheiße, ich sitz ja mittendrin. Und betrüblicherweise find ich das nicht mal schlimm. Ja, ich sitz so gerne in der Kneipe um die Ecke, in der kleinen Taverne mit den anderen alten Säcken. Da reden wir von früher und wissen alles besser. Spielen Sonnenblühe, durchbrechen unsere Höhenmesser. In der kleinen Kneipe sauf ich mir den Frieden. In der kleinen Kneipe fang ich an, sie allzu lieben. Dann schläft mein Hinterfragegeist, dann kippt mein Intellekt. Und nach dem siebten Himmelgeist hab ich mich neu entdeckt. Geist, dann kippt mein Intellekt. Und nach dem siebten Himmelgeist hab ich mich neu entdeckt.